Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Podcast. Ja, so sagt man das doch gar nicht mehr. Was soll denn das? Aber über meinen Urlaub darf ich mich noch ärgern, ja? Nein, dafür haben wir Spieletipps für die Leute, die nicht wegfahren. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan. Ja, und hier ist für euch der Mann, der auch im neuen Jahr für gute Laune im Podcast sorgt. Hier ist heute mal der Marc. Hallöchen. Hallo. Ja. Ist das ein Tag, ey. Wahnsinn. Neues Jahr. Alles Gute. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und ihr, liebe Hörer, natürlich auch. Und gleich so eine Überraschung, was ist hier los? Erklär mal. Ja, also dir auch erstmal ein gesundes, frohes, glückliches neues Jahr. Und auch an euch da draußen, liebe Hörer. Ja, keine große, lange Vorrede. Ihr wisst ja, wir haben jede Menge Sendungen wieder. Und deswegen starten wir gleich. Zuallererst wollen wir uns, also wir müssen uns nicht entschuldigen, sondern wir müssen einfach nur Bescheid geben, dass der René heute leider nicht dabei ist. Der ist selbstredend entschuldigt. Er ist gesundheitlich nicht zu 120% auf der Höhe. Wollen wir den hier nicht. Wenn er nicht 120% gibt. Ne? Na, so wie sonst. So ist es. Na. Unsere besten Grüße gehen raus an dich, René. Dass du hoffentlich bald wieder auf die Beine bist und uns ordentlich auf den Sack gehen kannst. Wah, so ist es. Haus. Gute Besserung. Get well soon, wie der Brite sagt. Und ja, Mensch, dann lass uns doch mal in dieses Jahr starten oder wollen wir direkt mal zurückgucken? Zurückgucken? Och, wie du so wünschst. Jahreswechsel, was ist passiert so? Oh, ich habe gehört, du bist Berlin ja untreu gewesen, hast ja schon angekündigt. Berlin kann man nicht untreu werden. Datiert ja nicht. Das stimmt. Berlin, die schönste Stadt auf Erden. Naja, vielleicht nicht die schönste. Aber die interessanteste auf jeden Fall. Also mich würde hier auch, glaube ich, keiner wegkriegen. Also mit zunehmendem Alter denke ich ernsthaft darüber nach, Berlin vielleicht doch mal irgendwann in den Rücken zu kehren. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch viel zu lethargisch und hier verwurzelt. Und genau, wohin denn? Ja. Wohin? Oder vielleicht als Rentner dann irgendwann, wenn man nicht mehr arbeiten muss. Ich werde immer arbeiten. Also sowas wie ein Rentner-Dasein wird es bei mir nicht geben. Also wenn ich keinen Arbeitgeber mehr finde, der bereit ist, mir für den Blödsinn, den ich verzapfe, noch ordentlich Penunsen jeden Monat aufs Konto zu spülen, dann sehe ich selber zu, dass ich irgendwas auf die Beine stelle. Mein umfangreiches Wissen weitergeben gegen eine gehörige Bezahlung wäre nur eine der vielen Ideen. Aber so von Rente, glaube ich, werde ich nicht leben können. Da mehr als Grundsicherung, glaube ich, kommt da nicht bei rum. Ja, die ist doch sicher, die Rente. Ja, hurra. Ja, aber für wen? Also für mich gar nicht. Genau. Aber wir schwoffen ab. Richtig, aber da passt ein Spruch. Ich habe nämlich so einen Sprüchekalender, so einen lustigen mir zugelegt, beziehungsweise bekommen. So einen Abreißkalender. Da steht drin, alles wird gut. Die Frage ist nur, für wen von uns beiden? Aha. Verstehst du? Ich halte es dann lieber mit dieser Weisheit, die wir mit Sicherheit auch schon mal gebracht haben. Ja. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Katsching. So. Aber nee, lass uns gerne bei der Eingangsfrage irgendwie bleiben. Der Jahreswechsel und das Weihnachtsfest vor allen Dingen. Also wir haben ein bisschen angekündigt in der letzten Folge. Das heißt, die Hörer wussten rechtzeitig, dass Weihnachten kommt, auch dieses Jahr wieder. Zum besagten Datum von uns angekündigt. Wie hast du das Weihnachtsfest denn verlebt, verbracht? Das Weihnachtsfest war eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Auch doch mal. Super entspannt. Heiligabend bei meinen Eltern und die Feiertage jeweils bei verschiedenen Freunden. Oh, das klingt schön und abwechslungsreich. Und so war das mega schnell rum. Also richtig toll. Und hat mir Spaß gemacht, also das war alles dabei, wie gesagt, Eltern, Kindbespaßung und viele schöne Gespräche, ein bisschen spazieren gehen und das waren ruckzuck rum die Tage, da blieb der Fernseher aus natürlich. Wow, Schon wieder. Kommt selten vor. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch gerade erst in der letzten Folge darüber gesprochen, dass du ja. dem Fernseher, ja, wie hast du es schon gesagt, untreu warst. Hat und sich schon beschwert, der Fernseher. Ja, ja, genau. Das Videotext weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst. Oh, böses Thema. Ja, ja. Nee, also, und natürlich spektakuläre Bilder auch an Weihnachten. Du warst ja nicht in Berlin, weiß ich ja genau. Das war viel Nebel über die Weihnachtstage, ne? Und ich hatte ein paar Fahrten mit dem Auto zu erledigen und das war schon eigentlich cool, weil an den Feiertagen wenig Verkehr war, aber dann so auf der Landstraße durch den Wald im Nebel schon spektakulär, finde ich. Ja, und nicht ungefährlich. Absolut. Ihr wisst ja, man kann so sicher fahren und langsam und vorsichtig und vorausschauen, wie man will. Hm. Wenn irgendein anderer Verkehrsteilnehmer ist, der Meinung ist, ja, heute spiele ich mal wilde Sau, dann schützt sich das auch nicht. Ja, gibt es leider auch, die trotz der schlechten Sicht halt egal. Aufhalten, ich kenne die Strecke. Genau. Ne? Ich darf hier 100. Aber es ist doch Nebel. Ich habe gesagt, ich darf 100. Absolut. Nein, also wie gesagt, ich habe mich super erholt, hatte ja auch über 2 Wochen Urlaub Über die Weihnachtszeit und bin voll motiviert, jetzt auch durchzustarten. Und das war eine super, super schöne Zeit. Muss ich gut sagen. Dann lass dich von mir nicht ausbremsen. Starte durch, Stefan. Habe ich schon. Kannst sofort anfangen. Mein Chef hat's gefreut. Sehr schön, sehr schön. Ja, also nee, und auch Silvester, also war ich auch bei Freunden und das war ein super entspannter Abend. So mit auch ehemaligen Kollegen und auch wieder mit Kind. Und wir haben einen schönen Gesellschaftsspieleabend gemacht, dazu später mehr. Da haben wir ein paar Spieletipps. Okay, das heißt, ja. Ihr habt nichts in die Luft gesprengt. Nee, alle Körperteile sind noch dort, wo sie sein müssen. Da können wir gleich auch nochmal sprechen, wie so Silvester und Berlin die Eindrücke waren. Da haben ja die Medien und die sozialen Medien schon viel Vorarbeit geleistet. Ja, hau raus. Also lass uns da gleich am Ball bleiben. Oder ja, willst du erst über deins erzählen? Nee, ich mach dann. Ja, na Silvester, also ich muss sagen, für mich persönlich war Silvester okay. Hm. Es gab zwar Tage vorher auch schon hier in der Gegend viel Knallerei, hielt sich aber an Grenzen, auch wenn es natürlich total unnötig war. An Silvester selbst, am Silvesterabend, der Silvesternacht, wir sind ja nachts mit dem Auto hierher gefahren, ne? Also ich war in Brandenburg und dann hierher nach Berlin, war auch alles okay, alles schön. Sieht natürlich geil aus auf der Autobahn, ne? Und du siehst von Weitem so ganz viel Feuerwerk, das ist schon richtig cool. Willst du damit sagen, du warst zu 12 Uhr auf der Autobahn noch? Nee, ein bisschen später. So gegen 1:30, 2:30. Ah, alles klar. Okay, du warst so zu 0 Uhr noch in Brandenburg und bist dann danach erst. Ja. Und die Berliner sind ja bekannt dafür, dass sie stundenlang durchböllern können. Und da kriegt man natürlich noch einiges zu sehen. Hoffentlich ist deinem Wagen auch nichts passiert. Nein, und das wollte ich gerade sagen, also auch mein Auto, ich wurde gefahren, ne? Mein Auto stand hier auf dem Parkplatz vor meiner Tür und nichts gewesen, also die haben zwar am Innenhof ein bisschen geknallt, aber vor der Tür alles sauber, nichts passiert, also auch nicht viel geknallt, die haben sich wirklich, heute Plätze ausgesucht, große Parkplätze hier vor den Supermärkten, wo sie das alles steigen lassen haben, das Feuerwerk, also uiuiui. Sehr vernünftig hier in der Gegend, Biesdorf halt. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, Stefan, pass mal auf, dass die Mieten nicht steigen, weil das wird eins der neuen Kategorien werden, nach denen der Mietspiegel berechnet wird, nämlich wie intensiv der geböllert wird. Und wenn bei dir da nicht viel passiert, dann also, das ist aber lebenswert da. Ja, nee, also aus der Warte her muss ich sagen, war es ein entspanntes Silvester, aber man hat natürlich was ganz anderes gehört, auch aus Berlin. Ja, ja, was denn so? Also ich kenne natürlich auch die Nachrichten etc. Du kennst die Wahrheit natürlich. Aber wie gesagt, ich hätte gedacht, dass du irgendwie noch die eine oder andere persönliche Erfahrung da gemacht hast oder aus deinem Bekanntenkreis noch irgendjemand das irgendwas aus erster Hand zu berichten hätte. Überhaupt nicht. Und wie gesagt, also ich habe auch in meinem Umkreis hat keiner Geld für Feuerwerk ausgegeben. Mhm. Ne? Und das ist schon seit Jahren so. Also Ich finde, man kann das schön angucken, aber man muss dafür kein Geld ausgeben, weil es gibt genug Verrückte, die da zahlreiche Euros, Hunderte von Euros, vielleicht auch Tausende von Euros, in die Luft jagen. Muss jeder selbst wissen. Ich habe mein Geld, das muss ich auch ehrlich sagen, ich habe zum Jahresende noch ein bisschen Geld gespendet an verschiedene Organisationen. Sehr schön. Zum Beispiel an Tierheim. Ne? Tierheim Berlin habe ich gespendet. Und Tierheim Freiburg, vielleicht hast du es mitbekommen, da gab es nämlich in der Silvesternacht zum 1. Januar ein schweres Feuer, was sehr viele Anlagen zerstört hat. In Freiburg, okay. Ja, und das habe ich zum Anlass genommen, da ein bisschen Geld zu spenden. Stefan, du alter Gutmensch, das hast du fein gemacht. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es bei dir schon eine Tradition ist, dass du zum Jahreswechsel mal ein bisschen was spendest noch, was so übrig ist. Ja, mal mehr, mal weniger, genau, ja. Na. Aber zurück zu den Kugelbomben, wollte ich gerade sagen. aha, was kommt jetzt? Also, Silvester in Berlin, klar, die Nachrichten waren voll damit, in den Brennpunkten und auch in neuen Gegenden, also so mitten in der Stadt, Prenzlberg, verletzte Menschen, weil Leute einfach nicht mit Feuerwerk umgehen können, weil es illegales Feuerwerk gibt. Mhm. Und dieser, ich würde nicht sagen neue Begriff, Kugelbomben, ne, der so die Schlagzeilen geprägt hat. Also nicht zugelassenes Feuerwerk einfach in Menschenmengen werfen. Und was gab es noch? Influencer, die halt Raketen in Okay, also das kennen wir natürlich zu Genüge aus Film, Funk und Fernsehen. Ja. Mich würde nur noch interessieren, ob du eine persönliche Meinung zu dem durch die Talkshows gejagten Diskussion zum Thema Böllerverbot hast. Du hast ja vorhin gesagt, muss jeder selber wissen. Aber die Frage ist, sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, wir haben euch genug Freiheiten gegeben und ihr habt eure Grenzen, das, was ihr dürft, habt ihr immer weiter ausgereizt. Ja. Wir haben euch an der immer längeren Leine gelassen und ihr durftet machen und tun, was ihr wolltet. Und ich finde, mittlerweile habt ihr einfach den Bogen überspannt. Ja, also man kann natürlich nicht für alle sprechen, aber das ist wie mit einer Schulklasse. Wenn einer Scheiße baut, letzten Endes musst du irgendwie alle bestrafen, wenn du den Täter nicht rankriegst. Und das würde für Berlin einfach heißen, okay, dann wird einfach nicht mehr privat geböllert. Mhm. Es gibt doch ganz komische Ansätze, Böllerverbotszonen, Quatsch. Ja, es gibt den umgekehrt. Hilft schon, auch den nächsten 10 Meter weiter und dann bringst du da jemanden um, überspitzt gesagt. Und dann gibt es jetzt den umgekehrten Ansatz, irgendwie, dass man sagt, Berlin ist generell eine Böllerverbotszone. Ein Politiker hat sich da gestern geäußert und sagte, wir werden einfach nur einige wenige ausgewählte Plätze zu Böllererlaubzonen machen. Mhm. Und der Rest der Stadt bleibt dann einfach ruhig. Also so zumindest eine Idee. Und dann gibt es noch die Sache mit dem, wir verbieten einfach wie hat es gesagt, der Verkauf wird irgendwie verboten. Naja gut, dann besorgen sich die Leute aus dem Ausland oder haben noch Restbestände tonnenweise im Keller. Dann wird das auch keinem geholfen. Dann vertagt man das problemlos wieder um ein paar Jahre. Also es ist ja eine Mischung. Also man vermischt wieder ganz viele Sachen. Ne? Wir haben zum einen gezielte Angriffe auf Staatsbeamte, sage ich mal. Ja. Ne? Polizisten, Hilfskräfte, Feuerwehr. Das ist das eine. Das andere ist der Umgang mit erlaubtem Feuerwerk. Also ich kann mich nicht erinnern an meine Kindheit, dass wir eine Rakete in der Hand genommen haben und dann irgendwie schräg gehalten haben. Eine Rakete startet man nach oben, dann passiert auch wenig oder eher durch Zufall. Ne? Aber wenn man dann sieht, dass Leute gezielt Raketen aus der Hand starten und dann schräg Richtung Wohnblöcke, das geht halt nicht. Also das ist einfach viel zu gefährlich. Ja. Und du sagst es, nicht erlaubtes Feuerwerk ist ja jetzt schon verboten. Trotzdem wird es ja gekauft und gezündet. Ne? Also da muss man halt differenzieren, ob ein Verbot überhaupt dann was bringt. Also ob das den Leuten dann nicht egal ist. Ne? Und so wie du es gesagt hast, selbst wenn es nur in Berlin zum Beispiel ist, na gut, dann fahre ich halt in eine andere Stadt und mache die dann halt platt. Chaotisch. Ja. Entschuldigung. Also, Das ist alles so ein bisschen platt, aber natürlich muss man überlegen, wie kann man diese Zustände ändern? Weil ich fand die letzten Jahre auch schon es furchtbar, dass Unmengen von Beamten in der Silvesternacht Berlin schützen müssen. Also es ist doch nicht mehr normal. Also und auch zum einen kostet es viel und zum anderen kann das ja nicht die Lösung sein, dass da irgendwie aus ganz Deutschland Polizisten eingeflogen kommen, um hier die Silvesternacht zu retten. Also, es ist ein Wettrüsten, was da stattfindet, möchte man meinen. Absolut, ja. Na? Und wir haben im Freundeskreis auch viel darüber diskutiert. Ehrlich gesagt, da ich ja selber nicht böller, ich finde es natürlich schön. Deswegen wäre ich zum Beispiel für eine Variante, wie es auch in anderen Ländern teilweise ist, in anderen Städten, einfach zentrale Feuerwerke an verschiedenen großen Plätzen, die öffentlich sozusagen organisiert sind, die nicht privat gemacht werden. Da können die Leute hingehen, können Party machen und dann wird das Feuerwerk gezündet, aber die Leute selber böllern nicht. Ist nur die Frage, ob das funktioniert. Ne? Weil, wie du schon sagst, irgendwelche Restbestände werden die alle mitbringen, denn dann musst du es ja auch wieder kontrollieren, das ist halt auch schwierig. Also ich habe keine ultimative Lösung und einfach nur zu sagen, das zu verbieten, finde ich auch zu einfach, weil du hast das Beispiel genannt mit der Schulklasse, wir haben 80 Millionen Deutsche, okay, 4 Millionen leben in Berlin ungefähr und rechne das mal hoch auf die Zahl, die jetzt wirklich verletzt sind und so, das ist halt, muss man auch ehrlich sagen, ist eine Minderheit, ne? Aber das dominiert halt die Nachrichten. Was also, ich bei den Nachrichten zum Beispiel nicht so mag, ist, es werden immer absolute Zahlen genannt. Also ja. Hier sind jetzt 5 Leute gestorben in der Silvesternacht und so viele verletzt etc. Aber man muss es natürlich immer in Relation setzen. Also wie war das in den vergangenen Jahren? Sind die Zahlen gestiegen oder sind sie gesunken? Das wird nicht gesagt. Ja, das wäre so eine ich will nicht sagen Panikmacher, aber es ist so ein Clickbaiting, würde man sagen. Ja, also man, so reißerische Teaser. Ja, also ja, es muss einfach eine Schlagzeile sein. Das finde ich, wird der Sache überhaupt nicht gerecht. Man muss so schon ernsthaft diskutieren. Absolut, und du sprichst auch ein spannendes Thema an, weil da habe ich die letzten Tage auch drüber nachgedacht, die sozialen Medien, ne? Also was man so über die Silvesternacht und die Tage drauf konsumieren konnte in den sozialen Medien, das ist einfach nicht mehr normal. Und mir kann doch keiner sagen, warum werden diese Videos, die ja zufällig entstanden sind, komisch, die Leute sehen, haben immer eine Kamera parat, wenn so eine Kugelbombe geschmissen wird, was für ein Zufall, ne? Und das geht viral, das geht durch alle sozialen Medien, jeder springt auf den Zug auf und zeigt es auf seinem Kanal. Und ich finde, diese Leute sind genauso Mittäter, weil die geben dem Ganzen eine Plattform, verdienen damit noch Geld, ne? Kannst mir nicht sagen, dass sie damit kein Geld verdienen. Und das finde ich halt so ein bisschen heuchlerisch an der ganzen Sache. Da gibt es noch ein besseres Beispiel, Flugzeugabsturz in Südafrika. Muss ich gleich nochmal gucken. Kurz vor Weihnachten war ein Flugzeugabsturz. Aserbaidschan? Ne? War das Aserbaidschan? Ich guck mal kurz. Hier googelt der Chef noch persönlich, lieber Freund. Genau, weil ja das Rechercheteam nicht da ist. Liegt ja zu Hause. Hat ja heute frei. Südkorea war es, genau. Okay. Auch das, in gefühlt jedem dritten Instagram-Beitrag siehst du, wie ein Flugzeug in diese Mauer knallt. Das ist doch krank. Also das, was ist das mittlerweile, ja? Muss man das zeigen? Du weißt ganz genau in diesem Moment, oh, da sterben jetzt Hunderte von Menschen und alle gucken sich's an. Und jeder, der das in seinem Kanal zeigt, der verdient damit auch mit, weil er Klicks generiert. Und das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich finde es mittlerweile so schlimm, dass, ich weiß nicht, also fehlen mir echt die Worte. Das ist einfach mittlerweile eine Kultur, die sich da entwickelt hat, die geht gar nicht. Und jetzt überleg mal, man hätte das Ganze nicht, die sozialen Medien. Hätte man dieses Silvester und danach auch so erlebt oder hätte man einen ganz anderen Eindruck? Tja, man hätte nicht den großen Überblick. Das ist es, ne? Und so war es halt früher, weil ich glaube, die Dinge sind ähnlich passiert, nur man hat es gar nicht so mitgekriegt. Ja, und jetzt kriegt man es mit und da entstehen ganz andere Diskussionen, obwohl sich letztendlich, jetzt übertrieben gesagt, nicht viel geändert hat, ne? Vermutlich, ja. Ja. Aber es ist eben deutlich so präsenter in den Medien. Richtig. Irgendwas schaukelt sich da gegenseitig hoch. Jeder will den anderen irgendwie übertreffen. Und ist ja auch immer so ein Konkurrenzkampf bei den sozialen Medien. Man will ja seine eigenen. Ne? Und natürlich muss man, also nicht, dass hier der falsche Eindruck von uns entsteht, jedes Todesopfer, jeder, der da einen Finger verliert, ob man da jetzt Verständnis hat oder nicht oder Mitleid. Und da gab es, glaube ich, auch in Tegel, glaube ich, ein schwer verletztes Kind, ne? Irgendwie 7 Jahre durch diese Kugelbombe. Das ist einfach, das darf einfach nicht sein. Ne? Aber ich habe es heute verglichen in Gesprächen mit Kollegen. Schau dir die Diskussion um die Zeitumstellung an. Ne? Jedes Mal, wenn es soweit ist, wird wieder diskutiert und nichts passiert. Ja. Schau dir die Diskussion um das Tempolimit auf Autobahnen an. Es wird seit Jahren diskutiert. Und wenn ich eine Prognose abgeben würde, würde ich sagen, nächstes Jahr Silvester ist Feuerwerk in Berlin genauso erlaubt wie dieses Jahr. Ja, ja. Das sind so heiße Eisen, die die Politik nicht so gerne anfasst. Einfach ja. aus den allerniedrigsten Beweggründen, nämlich man will die eigene Wählerschaft nicht verprellen. Und es sind ja bald Wahlen. Ja, sehr bald, nicht wahr? Vielleicht haben wir ab März andere Meinungen, kann ja auch sein. ja. Ja, aber okay, bevor wir da, wir können da gerne noch mal eine Runde zu dem Thema drehen, nachdem ich jetzt einfach mal mich abarbeiten werde an Weihnachten Definitiv. Und Silvester, ja. damit der da auch mal die andere Seite kennenlernt. Wie war denn ein friedliches Silvester im Ausland? Tja, mal gucken, ob es das war, das wissen wir ja noch nicht. Das jetzt wir bin ja ich nicht. Gespannt. Also wir fangen an mit Weihnachten. Ja. Also der 24. kam und ging eigentlich ereignislos, denn Tina und ich waren in Vorbereitungen schon vertieft, weil am 25. bestiegen wir dann einen Flieger Richtung Teneriffa. Vom BR natürlich. Ja, also wir überlegen schon ernsthaft, ob wir den nächsten Urlaub nicht vielleicht dann anders gestalten, dass man von hier aus mit dem Zug zum Beispiel nach Dresden oder Leipzig fährt und von dort aus dann den Flieger startet. Okay. Denn Reiseziele sind ja teilweise auch an den Flughafen gebunden. Das heißt, von hier aus erreichst du eben nicht die ganze Welt. Und da meine ich jetzt nicht, naja, von hier aus irgendwie ein Hopping rüber nach Frankfurt am Main und von dort aus dann in die große weite Welt, sondern nein, auch innerhalb Europas. Ja, versuch mal von Berlin aus direkt nach Malta zu kommen, zum Beispiel. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen. Es liegt nicht am Flughafen, es liegt einfach an den Flügen, an den Zielen, die dort geboten werden. Genau, nicht jede Fluglinie bietet alle Flüge in jeder Stadt auf jedem Flughafen an. Das macht auch irgendwie Sinn, die müssen auch irgendwie ein bisschen priorisieren. Aber bevor das hier zu langweilig und zu technisch wird, es hat schlussendlich irgendwie geklappt. Wir sind nach Teneriffa gekommen. Ah, schön. Ja, und 5 Stunden Flug, dann hatten wir dummerweise nochmal 2,5 Stunden Transfer. Also wir hatten eine Pauschalreise, uns ein Hotel irgendwie ausgesucht, hatte ich darüber berichtet, dass wir dann eine komplette Runde drehen mussten. Also wir hatten uns was ausgesucht, dann haben wir noch 2-3 Tage gewartet, dann ging der Preis runter und dann hieß es irgendwann, bing, ist ausgebucht, mussten wir uns was Neues suchen. Aber das neue Hotel hat sich jetzt herausgestellt, das hatte gerade erst vor 2 Monaten eröffnet, also noch ganz frisch, ganz sauber und so. Aber auch ein bisschen progressiv, ein bisschen zu progressiv. Die ganze Reise war, wenn man sowas nicht gewohnt ist, schon relativ anstrengend. Also gerade so 2,5 Stunden irgendwie im Reisebus sitzen, und ohne die Möglichkeit, mal irgendwie auszutreten oder so. Also man hätte da lautstark irgendwie sagen können, beim nächsten Stop, beim nächsten Hotel muss ich mal aussteigen, muss mal pinkeln etc. Auf der Rückreise habe ich das dann auch so gemacht. Aber Hinreise war ich noch irgendwie so im Urlaubsmodus und habe die Sache über mich ergehen lassen. Hat auch gerade so funktioniert. Na jedenfalls, wir kommen, und jetzt geht das los. Jetzt geht das ganze Drama los. Also erstmal, es war schön auf Teneriffa. Wunderbare Temperaturen, so 20 Grad im Schatten tagsüber. Und da es da viel Sonne gibt, darf man also rechnen, okay, es sind auf jeden Fall noch so 3-4 Grad mehr dann in der Sonne. Das heißt, sie hat mitunter ganz schön gebrezelt. Bist du denn in den Schatten gegangen, musstest du schon wieder eine Jacke anziehen. Ja? Also hätte ich gar nicht erwartet, aber tatsächlich habe ich dort Leute auch im Meer rumspringen sehen. Und nicht nur Surfer mit ihren Neoprenanzügen, sondern richtig schön Badegäste. Ja? Und du auch nackt da rein? Nur mehr? Tina und ich, wir haben das nicht gemacht. Wir haben Wasser haben wir nur an unsere Körper gelassen, als wir mal in den Spa-Bereich des Hotels gegangen sind. Völlig dekadent, ich weiß. Aber wir hatten diesbezüglich einen Pool, ja, gab es auf dem Dach irgendwie auch, aber da sind wir auch nicht reingegangen. Wir hatten von vornherein gesagt, okay, wir nehmen Badesachen mit, aber es sollte kein Badeurlaub werden. Wir wollten ein bisschen was machen, wir wollten ein bisschen was sehen und am allerwichtigsten war Urlaub von sich selber machen, wie immer. Einfach mal aus seinem üblichen Trott raus, gar nicht an die Arbeit denken, gar nicht an zu Hause denken, wirklich mal sich um komplett andere Sachen kümmern, den Kopf frei bekommen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Aber so schön, wie es dort war, vom ersten Eindruck her, es war auch nicht ohne Anstrengung und auch nicht ohne Schmerzen. Aber ich will versuchen, es nicht zu breit auszuschmücken. Also das Hotel, Also das Hotel, wie gesagt, neu, was sehr schön ist natürlich, ist keine abgerockte Hütte einerseits, andererseits das Personal noch nicht so gut eingespielt. Das heißt, du fragst irgendwie eine Frau an der Rezeption oder sag mal, wie sieht's denn aus, können wir, wenn wir morgen zurückfliegen in aller Herrgottsfrühe, können wir dann ein Lunchpaket kriegen? Ja, muss ich mal in der Küche fragen, ich sag ihnen dann Bescheid. Passiert nichts. Nächsten Tag wieder hin. Ihr wolltet uns doch Bescheid sagen. Ja, die Kollegin ist heute nicht da. Und dann sagt die nächste Kollegin dann, ja, geht in Ordnung. Morgens ab 5:30 könnt ihr da hin, kriegt ihr so ein kaltes Frühstück, könnt euch irgendwie noch einen Kaffee ziehen. Alles klar. Aber wir sagen euch nochmal Bescheid. Es sagte wieder keiner Bescheid. Nächsten Tag wieder hin. Wir so, jetzt wird es aber so langsam mal Tag hier irgendwie. Der Rückflug kommt irgendwie immer näher. Dann hieß es irgendwie, erst so ab 7:30. Wir so, die andere Kollegin hat da irgendwie 6:30 gesagt. Was ist denn da los? Und dann haben wir zum Glück die zweite Kollegin, eine Reihe von dreien, dann nochmal wieder erwischen. Die hatte gesagt, die sprach auch Deutsch und sagte, all klar, ich habe euch hier eingetragen für die Zeit und die in der Küche wissen Bescheid und dann geht das. Ich will damit nur sagen, sind noch nicht so gut aufeinander eingespielt, da wusste die rechte Hand nicht, was die linke tut. Aber jetzt zum Hotel selber. Ja. Auch das hat uns positiv wie negativ überrascht, weil unser erstes Zimmer, oder besser gesagt, ja, dann muss ich leider noch ein bisschen früher anfangen, also über ein großes Vergleichsportal, Check24, wir wollen ja keinen Namen nennen, uns was rausgesucht. Und da heißt es dann tatsächlich an irgendeiner Stelle, sämtliche Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse. Und wenn du das liest, dann guckst du nicht weiter. Es gibt dann aber dummerweise noch irgendwo was Kleingedrucktes. Wo wir denn, was war denn? Die 10 oberen Etagen. Ja. Wo dann irgendwas steht, so sinngemäß wie, die konkreten Ausstattungsmerkmale können im gewählten Hotel nochmal abweichen. Was so viel heißt wie, ja, wir sind hier ein Preisvergleichsportal und du kannst hier viele verschiedene Suchfilter und Kategorien irgendwie angeben, aber erkundige dich besser direkt beim Hotel, wie die Ausstattungsmerkmale sind. Weil die Informationen auf Check24 und artverwandten Katastrophen sind eben genau das, eine Katastrophe. Okay. Du kriegst da keine konkreten Informationen. Also nicht immer, da muss man wirklich aufpassen. Also wir hatten diesbezüglich erstmal Pech. Wir kommen in unser Zimmer und wir so, Moment, da hat es ein schönes, großes Zimmer. Es ist sauber und da steht auch ein schönes, großes Bett. Ja, mehr braucht es ja eigentlich nicht. So, wie sieht es denn aus mit Dusche und WC? Dusche und WC haben wir gefunden, aber nicht in einem separaten Zimmer. Sondern zu der einen Seite krümmte sich die Wand dann irgendwie, schlug einen Bogen nach links und dann bist du dann über das WC gestolpert, also über das Wasserklosett. Und dahinter gab es dann die Dusche und hinter der Dusche gab es dann ein Fenster. Und das war das einzige Fenster. Oh. Ja. Also im Prinzip, wenn du in deinem eigentlichen Zimmer bist, hast du kein Fenster. So, willst du sowas Ähnliches wie Tageslichter haschen, musst du duschen gehen. Oder zumindest pinkeln. Ja. So, und jetzt stelle man sich aber vor, du hast da ein Wasserklosett und man ist das hierzulande nicht gewohnt, dass es da keine Tür gibt, dass man das verschließen kann. Ja, nun stell dir mal vor, irgendwie du hast den Abend gebechert, musst am nächsten Morgen Atze-Suff-Schiss spielen und deine Frau liegt irgendwie vielleicht noch im Bett und du sagst, ich muss jetzt mal hin abseilen. Und die Geruchs- und Geräuschbelästigung für die junge Dame möchte man sich kaum vorstellen. Also das war nicht so unseres. Also sind wir hingegangen zur Rezeption und haben gesagt, ja, pass mal auf, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Naja, okay, ich gebe euch mal ein anderes Zimmer, guckt euch das mal an. Und wir so, es hat selber in Grün. Also wieder zur Rezeption. Da waren wir schon fast bedient und wollten schon sagen, wir reisen wieder ab. Aber nein, wir haben es durchgestanden. Das dritte Zimmer hat dann tatsächlich neben dem Bettchen ein Fenster. Und wir hatten auch tatsächlich einen Dusche- und Nassbereich hinter einer zu verschließenden Tür. Aber im Hotel, in dem Zimmer selber war dann noch der Waschbereich. War insofern auch interessant. Das heißt, du hast den Wasch- und den Wasserklosettbereich voneinander getrennt. Das heißt, der eine kann sein Geschäft verrichten, während der andere sich schon die Haare bürstet. Das war schon mal ganz geil. Aber nächster Pferdefuß. Wir kippen das Fenster an, weil wir machen das Fenster auf von unserem schönen Fenster im Zimmer, was wir ja jetzt hatten, und stellen fest, dahinter macht es Baustelle, Flughafen. Nee, gar nicht. Das Fenster. Lüfter, Klima. Genau, ja. Klimaanlage. Wir waren jetzt in der vierten von insgesamt 6 Etagen und oben auf dem Dach ist natürlich die Klimaanlage irgendwie montiert und du fragst dich auch, na, bei den Temperaturen, wer hast denn hier eine Klimaanlage am Laufen? Aber du weißt natürlich nicht, was die anderen Hotelgäste in ihren Zimmern spielen. Vielleicht ist auch jemand der Meinung, ich bin hier im Urlaub, ich will 30 Grad haben und wenn ich den nicht außen habe, dann wenigstens in meinem Zimmer. Habe ich bezahlt. Genau. Ja, und das belastet das ganze Zeug natürlich, also lange Rede, kurzer Sinn. Du hast kein Tageslicht darüber gehabt, also doch, ja, schon Tageslicht, aber nur von oben, vom Dach her. Du hast nur aus dem Fenster rausgucken können, vielleicht so 5 Meter weit und dann in die benachbarten Zimmer. Das war also nur ein Lichthof. Hm. Ja, man hätte auch ein Zimmer kriegen können mit einem Balkon, direkt mit Meerblick. Aber das war in unserer Zimmerkategorie nicht drin. Da hätten wir deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Hm. Und es war so schon teuer genug, sagen wir mal. Ja. Und man verbringt ja seinen Urlaub auch hauptsächlich nicht auf dem Zimmer, sondern eben woanders. Von daher, wir haben uns dann damit arrangiert. War schon. Aber es war so interessant, wie was für ein Wechselbad der Gefühle das schon wieder war. Ja, also ich habe von einem Kumpel schon mal gehört, dass mittlerweile in Hotels auch Glastüren so in so einem abgetrennten Duschbereich Mode sind, also wo du quasi den Personen beim Duschen zugucken kannst, ne? Und das ist natürlich ein bisschen cool. Merkwürdig, wenn sozusagen sie meinte so, naja, ja, wir haben halt so ein Familienzimmer gehabt, ne? Und ja, unser großer Sohn ist dann halt mitgekommen und das ist dann halt, ja, schwierig. Also so richtig Privatsphäre hast du da nicht, ne? Da muss man halt drauf achten, ja. Kann immer passieren. Ja, also auf die Details muss man da achten. Aber ich wollte ja gar nicht so sehr von diesen technischen Schwierigkeiten irgendwie berichten, obwohl, muss ich irgendwie, es gehört dazu, sondern ich sagte... Von Teneriffa wolltest du jetzt berichten. Teneriffa, Freud, Leid, Schmerz. Also die Leute dort, sehr angenehm. Das mit dem Essen auf Teneriffa war nicht ganz so einfach, wie wir uns das gedacht haben. Teneriffa... Es gehört zu den Kanarischen Inseln, das gehört zu Spanien. Und wenn ich in Spanien bin, dann will ich natürlich spanische Küche. Das heißt hauptsächlich Tapas essen. Am liebsten jeden Tag. Man muss ja nicht immer dieselben Tapas essen. Wir haben da so eine Auswahl an Leckereien. Und wir mussten feststellen, die sind gar nicht so einfach zu kriegen. Und schon gar nicht in der vernünftigen Qualität. Ja, was ist denn da passiert? Schon auf dem Hinflug war da ein junges Mädel neben uns, die meinte, ah, und ihr das erste Mal auf Teneriffa? Ja, also sie ist ja seit ein paar Jahren irgendwie immer dort, weil ihre Mutter lebt da und sie besucht die dann immer für 2-3 Monate etc. und kann dann aus der Ferne studieren etc. Mhm. Alles ganz toll. Und sie sagte, ihr müsst unbedingt mal zu einem dieser kleinen Italiener gehen, die auf der Insel überall verteilt sind, weil da gibt es so wunderbare italienisches Essen, vor allen Dingen die Pizza Napoli, nach napolitanischer Art, hätte es ihr angetan und die wäre qualitativ auch ganz hochwertig. Wunderbar, gesagt, getan. Mhm. Wir mussten allerdings feststellen, du findest deutlich mehr Italiener als alles andere. Wirklich an jeder Ecke hast du irgendwie italienische Gerichte. Das ist wie in Berlin. Schlimmer noch. Also hier ist die kulinarische Diversität durchaus fortgeschrittener als auf Teneriffa. Und dann war die Qualität auch teilweise echt unterirdisch. Na, Touristengegend, ne? Ja, auch abseits. Also Tina und ich, wir sind ja spezialisiert darauf, eben die touristischen Pfade zu verlassen und zu sagen, pass auf, jetzt hier direkt an der Strandpromenade müssen wir uns jetzt hier nicht hinsetzen und hier feste Nahrung zu uns nehmen, sondern wir verpissen uns schön in die Seidenstraßen, wo die Einheimischen sitzen, einfach um dort etwas Authentisches zu kriegen und mit Händen und Füßen, wenn wir uns auch dort irgendwie verständlich machen können, aber eben um nicht diese touristischen, diese Kundenfängerei dort irgendwie mitzumachen und in diesen touristischen Absteigen irgendwie zu landen. Ja. Aber das hat, wie gesagt, diesmal nicht hundertprozentig funktioniert. Aber es war auch nur ein kleiner Wermutstropfen, weil wenn man lange genug sucht, dann kriegt man auch mal eine leckere Paella und ganz tolle Tapas. Das war schön. Und jetzt kommen wir wieder zum leidenden Teil. Oh mein Gott, also wenn ich darüber von erzähle, habe ich immer den Eindruck, also, da bleibt... Du Werbung machen. Ja. Genau, fliegen Sie bitte gerne hin. Also ich kann es wirklich empfehlen. Es ist wirklich schön dort. Die Insel ist auch groß genug. Mhm. Sie ist bei aller Größe, aber auch klein genug, dass man wirklich relativ, also in 2 Stunden kommst du von einer Ecke zur anderen. Und zwar mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Das hätte dir, Stefan, wirklich sehr gut gefallen. Ein gut ausgebautes Netz an Bussen und sogar zwei Straßenbahnlinien auf der Insel. Ja, die Straßenbahn von Teneriffa sagt mir was. Ey, kick mal an. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Eben. Alter Bahnromantiker. Ja, was ich interessant finde, ich habe gerade mal bei Google einfach Teneriffa eingegeben, um einen Vergleich zu haben. Ne? Berlin 4 Millionen Einwohner, dort und knapp unter einer Million, 944.000. Immerhin. Und ja, natürlich das Meer, die Farben des Meeres, wunderbar, wird ja angegeben, auch der Sand, verschiedene Farben von Gold bis Schwarz. Ist das so? Hast du das alles gesehen? Stimmt das? Ich habe das so gesehen, wobei ich der Meinung bin, die Kanarischen Inseln haben, weil es ja vulkanische Inseln sind, die haben keinen goldenen, keinen braunen Strand, sondern die haben eigentlich nur schwarzen Strand. Okay. Und es gibt zwar goldenen Strand auf Teneriffa, aber ich meine, der ist aufgeschüttet. Also den haben sie nachträglich so angelegt. Der ruhende Vulkan, ne? Der wird da irgendwann mal ausbrechen, bestimmt. Ja, es gibt relativ häufig Erdbeben auf Teneriffa und auf den Kanarischen Inseln. Wir haben allerdings in der Zeit, wo wir da waren, da nichts von mitgekriegt, aber du kannst auch Pech oder eben Glück, wie du es hältst, haben. Und denn da ab einige Beben in der Woche oder am Tag irgendwie erleben. Hm. Also wir haben davon nichts mitgekriegt. Ja, ich glaube, in Deutschland war sogar jetzt vor ein paar Tagen ein Erdbeben. Aha. Zwar nur ein leichtes, ne? Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber genau, in Baden-Württemberg. Kegel. Oder? Also hatte ich zumindest gehört, weil das passte, wenn du sagst, bei euch war keins, aber hier hat die Erde wohl irgendwo leicht gebebt, irgendwo in Deutschland. Aber jetzt nicht der Rede wert, waren schwache Beben, ne? Aber ja. Kein Vergleich mit ein Erdbeben, was dort dann passiert. Apropos nicht der Rede wert. Ja. Es war durchaus der Rede wert, oder wird es sein, wenn ich sage, wir haben ein Stück des Bergs erklommen. Also die Insel ist ziemlich hügelig, und auch geschuldet der Tatsache, dass, wie gesagt, vulkanisch ist. Und in der Mitte steht der höchste Berg Spaniens. Das ist der Teide, der ist 3.718 Meter oder so hoch. Ja. Und das ist schon recht beeindruckend. Aber wir haben es nur aus der Ferne gesehen. Man hätte auch so eine Tagestour machen können, dass man sich irgendwie mit dem Bus oder mit dem Auto da irgendwie hochkarren lässt zu einer Seilbahn, die einen dann noch ein bisschen höher bringt. Und dann ist man schon in der Höhe von, ich weiß nicht, 3.000 Metern oder so. Und dann wird es da oben auch sehr zugig, um nicht zu sagen arschkalt. Das haben wir nicht gemacht. Was wir gemacht haben, ist dummerweise gleich am ersten Tag, oder besser gesagt, wir sind angekommen und am nächsten Tag sind wir losgegangen, weil man hat natürlich so einen kleinen Plan. Es gibt so ein paar Sehenswürdigkeiten, die so beworben werden. Und eins davon stach so heraus, und zwar, da gibt es so vulkanische Höhlen. Da gibt es so ein Höhlensystem, ein paar Kilometer lang. Und ich bin so ein Höhlenfreund und habe gesagt, das könnten wir eigentlich ganz gerne mal machen. So, dann schnappen wir uns hier so einen Bus, ÖPNV, dann können wir irgendwie in so eine Nachbarortschaft fahren, war nicht so weit, da sehe ich 20 Minuten, eine halbe Stunde unterwegs. Und wenn du dort bist, dann steigst du noch eine Dreiviertelstunde lang, steigst du denn da auf eine Höhe von, ich habe gelesen, 1400 Meter. Das ist schon nicht ohne. Aber wir haben das alles zu Fuß gemacht und auch jetzt ohne besondere Ausrüstung und sonst was. Einfach nur immer steile Straßen rauf. Und zwar so richtig steile Straßen. Also das Steilste, was ich hier in Berlin kenne, glaube ich, ist Schmidt-Ott-Straße in Steglitz. Aber diesen Scheißdreck dagegen, das war richtig mördersteil. Und immer wenn du dachtest, oh, jetzt müsste ich bald da sein, ging es noch weiter bergauf. Und das ging so weit, dass Tina schon sagte, also so langsam habe ich keinen Bock mehr. Aber man ist ja füreinander da, und sie hat gesagt, ich mache das hier nur für dich. Dann tat es mir auch besonders leid, dass wir dann oben ankamen und nach einer halben Stunde feststellen mussten, oh, wir hätten ein, zwei Wochen im Voraus diese Höhlentour buchen müssen. Das heißt, wir sind da völlig umsonst hochgekraxelt. So, aber ich habe gesagt, wir haben gelitten. Ja, wir mussten dann feststellen, also wir sind dann natürlich zu Fuß wieder runter in die Ortschaft auf, also ich 300, 400 Meter Höhe und dann mit dem Bus wieder zurück. Und als wir zu Hause waren, spätestens da haben wir dann festgestellt, oh, uns tun ganz schön die Beine weh. Und bei Tina waren es dann hauptsächlich die Schienen- und Wadenbeine und das war nur ein mördermäßiger Muskelkater. Nach 2 Tagen oder so war das dann erledigt. Aber bei mir hält sich das bis heute. Also ich habe mittlerweile wieder Phasen, wo ich schmerzfrei bin, aber es war so weit, dass ich gesagt habe, ich muss mal zum Orthopäden, der soll sich das mal angucken, mal Beweglichkeit prüfen etc., abtasten. Und der meinte, ja, weiß ich jetzt auch nicht, also habe ich morgen einen Termin beim MRT und dann wird das linke Knie mal durchleuchtet und dann wollen wir mal kicken, was da Phase ist. Also wahrscheinlich einfach nur so altersbedingte Verschleißerscheinung, keine Ahnung, aber es ist schon gut, wenn man es weiß, was genau es ist, weil dann kann man, gibt doch hier so eine Knieschnallen, also irgendwas, was man sich da so rummachen kann, was es denn so ein bisschen stützt, um vielleicht in Zukunft da beschwerdefrei zu bleiben, wenn man der Meinung ist, man müsse sich auf diese Art und Weise sportlich betätigen. Der Aufstieg war übrigens nicht das, was so geschmerzt hat, sondern der Abstieg dann. Ja, man sagt ja auch, Treppen runterlaufen ist nicht so gesund wie Treppen hochlaufen. Ja, absolut. Ja, ja. Also interessant finde ich, also dieser Tede ist quasi der Berg und in diesem Berg, da sitzt auch der Vulkan. Ne? Der Berg ist der Vulkan. Genau, ne? Krass. 16 Mal ausgebrochen in den letzten 12.000 Jahren. Wow, da ist es ja bald wieder soweit. Können wir nächstes Mal hingehen und warten, dass es losgeht. Na. Ja, ist nicht zu erwarten, denke ich dann. Ne? Ja. Aber schön, also wie gesagt, auch die Bilder, die man hier sieht, das sieht schon beeindruckend aus, ja. Ja, also der ist fast die ganze Zeit über irgendwie schneebedeckt, also zumindest als wir jetzt da waren, im Sommer dann vermutlich nicht mehr. Da kommt aber auch richtig Schnee runter, ja, oder? Also wettermäßig geht das auch dort. Ja, okay, ja. Krass. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Fotos gemacht, könnte ich ja vielleicht auf unserem Instagram-Account irgendwie mal teilen. Gerne. Dass man das mal sieht. Ja, aber wie gesagt, Weihnachten. Jetzt die Kurve mal drehen. Also Weihnachten haben wir nur insofern erlebt, als auf Teneriffa es eben überraschenderweise nicht so einen Ladenschluss gibt wie bei uns. Bei uns sind denn die Geschäfte 25 oder 26 komplett zu. Da sagen die, nee, mach Umsatz, Junge. Komm her, gib mir dein Geld und gut ist. Ja. Ja, ist eben touristisch. Ne? Die leben mehr vom Tourismus als wir Berliner noch. Hm. Und von daher war das vermutlich zu erwarten. Aber es ist eben ungewohnt. Ne? Ja, wenn man es halt nicht kennt. Ne? Aber ja, an sich eine coole Sache, weil ich glaube, da wird ja niemand gezwungen, auch zu öffnen, oder? Ist ja in Deutschland genauso. Ja, nee, also die können natürlich machen, was sie lustig sind. Aber das war schon sehr interessant. Also wirklich an jedem einzelnen Tag, auch was ich Sonntag, zwar grobens, ja, okay, dann machen sie vielleicht erst um 13 Uhr auf oder so. Das ist ja da auch noch so, dass die da eben so mit Siesta oder so arbeiten. Das heißt, du hast dann ein Geschäft, machst du es um 16 Uhr zu und um 18 Uhr wieder auf. Aber das machen die egal, ob Sommer oder Winter ist. Das ist alles so ein bisschen komisch. Oder was weiß ich, Speisen und Getränke oder zumindest Speisen. Also wir hatten eine Bar. Und da drüben ist es ja so, dass du in den Bars eben auch essen kannst meistens. Und nach unserer Erfahrung kannst du in den Bars meistens besser essen als in den ausgewiesenen Restaurants. Seltsamerweise. Also zumindest passt uns das mehr, was man dort geboten bekommt. Naja, und dann war es tatsächlich so, dass wir uns da bei dem einen hingesetzt haben und gesagt, ja, du pass auf, du bietest hier Burritos an, da hätten wir ganz gerne zwei. Sagt er, nee, dann müsst ihr in einer Stunde wieder kommen, weil erst ab 19 Uhr wieder. Ach so, erst abends. Ja, also tagsüber kannst du da auch essen, aber die machen dann, wie gesagt, irgendwelche Pausenzeiten. Aha. Das ist für die wahrscheinlich völlig normal und für euch da draußen, die ihr das hört, werdet euch wahrscheinlich auch an den Kopf fassen und sagen, sag mal, wie weltfremd ist denn der Junge, aber tut mir leid, diese Erfahrung hatte ich in dieser Form noch nicht so intensiv gemacht. War der zum ersten Mal im Ausland. Ganz genau und vermutlich rede ich auch nur deswegen drüber, weil ich an dem Tag echt Hunger hatte. Ja, dann bleibt einem das natürlich im Gedächtnis. Ja, aber kommen wir zum Höhepunkt dieser ganzen Geschichte. Ja. Nämlich der programmierte Wahnsinn zum Jahreswechsel. Der kalendarische Zufall wirft seinen hässlichen Schatten voraus. Wobei ich sagen muss, der war nur hier hässlich. Du hast es ja vorhin schon angedeutet. Und es war tatsächlich so, dass du auf Teneriffa Silvester so erleben konntest, wie es aus unserer Meinung nach sein soll. Der halbe Ort versammelt sich auf einem zentralen Platz. Wir waren in Puerto de la Cruz. Das war mal eine Hafenstadt, also mittlerweile nicht mehr. Also es gibt zwar noch den Hafen, aber da legt irgendwie nichts mehr an. Und dann ist man da hingekommen und auf so einer kleinen Landzunge hast du ein paar Feuerwerker und die haben dann zu 12 Uhr, haben die 10 Minuten da relativ große Raketen irgendwie gezündet und es war nett anzusehen und, und man steht da in einer riesigen Menschentraube und ja, wie gesagt, so eine halbe Stunde später war das Ganze wieder vorbei und dann haben die alle den Platz wieder verlassen. Ich habe auch gedacht, jetzt wird hier noch zum Tanz aufgespielt und eine Party steigt oder so. Nee, wir sind wieder zurück in unsere Karaoke-Bar. Und alles war friedlich. Und alles war friedlich und du hast, wie ich das erwartet hatte, schon über den einzelnen Hotels hast du mal ein paar Raketen gesehen. Ich nehme an, dass das für die Touristen machen. Und der eine oder andere hat auch privat mal irgendwie was gezündet. Aber das läuft da alles auf einem Niveau ab, wo du sagst, ja, das war wirklich mal Urlaub. So ein schönes, entspanntes Silvester. Wir können uns übrigens vorstellen, Tina und ich, dass wir das in Zukunft wiederholen werden. Ja, klingt ja auch ganz gut. Aber das heißt, dort konnte man auch Feuerwerk kaufen, ja, die Tage davor? Oder? Keine Ahnung, haben wir nicht drauf geachtet. Okay. Eine Frage zu Weihnachten hatte ich noch auf Teneriffa. Hier in Deutschland ist ja so, viele gehen ja auch gerne in die Kirche zu Weihnachten. Ja. Hast du da irgendwas beobachtet? Ja. Aber ihr selber? Wir selber nicht, wir sind nicht religiös, aber dort vor Ort, spanisch, katholisch, also die Kirchen waren quasi den ganzen Tag offen und in den Abendstunden waren doch auch immer irgendwelche Veranstaltungen. Also dann haben auch Kinder da irgendwie musiziert oder gesungen etc. Und die Kirchen waren immer offen und hell erleuchtet. Auch schön. Und auch eine richtig tolle Weihnachtsbeleuchtung, auch in den kleinsten Gässchen, wo du denkst, so, boah, also an manchen Jahren hätte sich Berlin davon noch eine Scheibe abschneiden können. Ja? Wo das hier denn irgendwie heißt, irgendwie, ja, viel Kaufkraft auf der Schlossstraße und dem Kudamm, aber für eine Weihnachtsbeleuchtung reicht's nicht. Ja, aber selbst die abgehalfterten Leute da auf Teneriffa mit ihren Klein- und Kleinstlädchen kriegen das hin. Die genießen nämlich ihr Leben. Tja, da können wir uns noch eine Scheibe abschneiden, was das eine oder andere angeht. Und ein Vorteil hat es auch noch, wenn man Silvester auf Teneriffa ist, man braucht Johannes Bekerner und Andrea Kiewel im ZDF nicht gucken. Auch da zwingt dich niemand zu. Ja. Da habe ich übrigens auch noch eine Meinung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist das nicht traurig, wenn Shirin David eine halbe Stunde vor Mitternacht ihren Auftritt im ZDF kriegt und das Highlight des Silvesterabends ist? Vor dem Brandenburger Tor. Da sind wir angekommen. So weit ist es schon. Ja, nichts gegen Shirin, aber ich glaube, es hätte bessere Künstler gegeben. Die Shirin ist bestimmt ganz nett. Du, definitiv. Ich finde die sympathisch, ja. Aber naja, egal. Ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinung schreiben oder auch mal erzählen, wie ihr Silvester verbracht habt. Würde uns interessieren. Vielleicht haben wir ja ein paar Ideen fürs neue Jahr dann, fürs nächste Jahr. Mhm. Ist ja schon in 50 Wochen, 52 maximal soweit. Ich sag's dir, dreimal schlafen und wir haben das Thema wieder auf dem Tisch. Das geht so razzifazi. Ne? Ja, und wie war so der Wechsel aus Teneriffa wieder in dem kalten, frostigen Berlin anzukommen? Die Rückreise war wahnsinnig anstrengend. Fangen wir damit erstmal an. Ich sag mal 6 Stunden, allein der Flug 5,5, ne, ist ja schon heftig, finde ich. Okay, also da muss ich abmildern und den Piloten und die Fluglinie in Schutz nehmen. Es waren keine 5,5 Stunden. Also wir sind so circa 5 Stunden waren wir unterwegs. Aber es ist reine Flugzeit. Aber das ist Drama. Der Leidensweg, Christi, beginnt ja schon beim Aufstehen. Also du hast ja selber in der Hand, wann du dich abholen lässt aus dem Hotel und wann dein Rückflug geht. Das kannst du ja selber bei der Pauschalreise im Vorfeld schon gucken. Also es gibt ja meistens unterschiedliche Zeiten. Aber wir hatten uns dafür entschieden, das alles tagsüber zu machen. Das heißt, wir wollten nicht erst zu sich um 12:30 nachts hier ankommen in Berlin. Ja. Also morgens um 5:30 oder so aufstehen, weil um 6:50 wurden wir dann abgeholt, nur dieses kalte Frühstück irgendwie eingenommen, dann 2 Stunden Transfer mit dem Bus, weil er einfach viele Hotels anfahren muss, klar. Ja, wenn du der Erste einsammeln. Bist und dann noch 100 Leute abgeholt werden. Ja, so ungefähr, so gefühlt war es so. Wir waren nicht die Ersten, aber wir waren beileibe nicht die Letzten. Und das ist übrigens auch ein Abenteuer, mit den Bussen da zu fahren, weil es war, wie gesagt, so ein kleines Dörfchen, zwar recht groß und nicht Einwohnerzahl, aber sehr, sehr viele kleine Gassen und Gässchen. Und da schießen die Busse auch durch, als würde das morgen verboten werden. Aber die wissen, was sie tun, ja. Also manchmal musst du auch wirklich so zentimeterweise irgendwie vorwärts und da nochmal einlenken und dann. Und dann denkst du mal so. Also da gab es wirklich eine Stelle, wo ich gesagt habe: Boah, der hat da so scheiße geparkt, da kommt der Bus nicht vorbei. Der Busfahrer so: Pass mal auf, Junge. Ich wollte schon eine Wetter. Du nicht noch mal, ja. Ja, guck ja, mal hin jetzt. Genau so. Jetzt pass mal auf. Jetzt zeigt immer, wie ein Erwachsener das löst. Ja. Und also ich träume heute noch von dieser Fahrt, aber wirklich wohlwollend. Das war toll. Das war gut. Na, jedenfalls irgendwie, du musst also 2 Stunden brauchst du, bis du da zum Flughafen gekarrt wirst. Und dann hast du da das große Warten, weil die karren dich natürlich rechtzeitig zum Flughafen. Das heißt, das ist morgens in der Früh, die Schalter sind noch nicht besetzt, das heißt, du kannst noch nicht mal deine Koffer aufgeben. Warten. Hast du da eine Stunde gewartet? Das ist immer so, entweder hast du Phasen der Hetze oder Phasen des Wartens. Hm. Ja, also viel mehr hast du eigentlich an solchen Tagen nicht. Aber wem erzähle ich das? Ihr da draußen seid bestimmt auch schon mal verreist. Ihr seid ja Profis, ja. Ja, na jedenfalls, irgendwann haben wir das dann irgendwie hingekriegt und saßen dann im Flieger und dann 5 Stunden Flug zurück. Und dann in Berlin angekommen, BER typisch erstmal eine Stunde auf sein Gepäck warten, dann ins Taxi, ab nach Hause, dann auf dem Balkon stehen und feststellen, ich bin völlig außer Atem, ich bin völlig fertig. Ja, von was denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den ganzen Tag eigentlich nur gewartet und rumgesessen, aber ich bin völlig platt. Ja, also das ist übrigens auch noch so ein weiterer Wermutstropfen, was diese ganze Reiserei irgendwie angeht. So schön und erholsam, wie es da drüben war, aber die Rückreise, die Rückfahrt hat eine Menge davon wieder zunichte gemacht. Also wir haben sogar vermutet, wir hätten etwas Jetlag, weil du hast eine Stunde Zeitverschiebung gehabt. Okay, nach einer Stunde hast du normalerweise kein Jetlag. Aber wir haben wirklich so 2,5 Tage irgendwie gebraucht, um unseren Schlafrhythmus wieder irgendwie anzupassen oder einigermaßen auf die Reihe zu kriegen. Also erst nächsten Tag. Ich meine jetzt keine Witze übers Alter. Also das spare ich mir jetzt. Ich glaube auch nicht, dass die zutreffend wären an der Stelle. Ja. Aber jetzt mittlerweile habt ihr euch wieder regeneriert und. Ja, heute war schon wieder 2. Arbeitstag. Ja. Ja, aber. Ja, wir nehmen auf an diesem wunderbaren 7. Januar 2025, aber wenn die Folge erscheint, ist ja auch schon wieder der 13. dann. Ja. Ja, nee, das ist. Also, wir sind auch beide froh, Tina und ich, dass wir wieder in den normalen Rhythmus gekommen sind. Einerseits ist es schade, weil. Der Urlaub hätte natürlich ein bisschen länger sein dürfen. Wie immer. Aber andererseits auch ganz gut, dass man wieder reingekommen ist, weil wir haben am Sonntag Nachmittag haben wir noch auf dem Balkon gestanden und dachten so, morgen arbeiten, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie machen die Leute das? Absolut, ne? Und apropos Sonntagabend, wollte ich gerade fragen. Tatort? Das war ja, draußen Berlin. Alles weiß auf einmal. Ja, 3 Zentimeter. Irre. Ja. Und nicht neben, sondern übereinander. Richtig. Ja, aber wie es immer in Berlin ist, wenn Schnee kommt, wird es am nächsten Tag warm und dann wartet. Es war eine interessante Wetterfront, die da über uns hinweggerollt ist. Also es schneit erstmal so 2 Stunden am Stück und dann hatten sie schon so einen Wetterbericht gesagt, ach übrigens, das geht dann in Regen über und wir so, ja, erzähl mal. Das haben die Leute unten rumlaufen sehen im Schnee und der knirschte so schön, der Schnee. Und wie hat Oma schon gesagt, wenn Schnee knirscht, dann bleibt er liegen. Richtig, aber nicht bei 13 Grad am nächsten. Nee, aber und das zu deiner Eingangsfrage, naja, wie habt ihr das denn alles überstanden und so weiter, den Rückweg nach Berlin, insofern wunderbar. Also das Wetter war uns gewogen, wir hatten nicht den Mördertemperatursturz, konnten uns gut akklimatisieren. Das ist gut. Also die Geschichte ging gut aus. Wir freuen uns schon aufs nächste Rauskommen aus der großen, dreckigen, zerbombten Stadt. Oh ja, muss man ja leider so sagen. Ne? Ja, aber spannender Bericht und vielleicht hat es den einen oder anderen gejuckt und animiert, den nächsten Urlaub zu buchen auf Teneriffa. Teneriffa, nur eine der vielen Inseln der Kanaren. Ja. Wir werden nicht wieder nach Teneriffa reisen, aber nicht, weil es uns dort nicht gefallen hat. Weil, wie gesagt, die Insel ist groß genug, man hätte auch mal eine andere Ortschaft wählen können. Aber wie sagt Tina immer so schön, die Welt ist zu groß, um zu oft am selben Ort zu verweilen. Hat sie recht. Ja. Wenn ich mir schon die Mühe mache, die wundervollste Stadt der Welt, Berlin, zu verlassen, dann gerne mal in die oder vielleicht sogar mal in die Richtung. Ja. Und du hast natürlich ein Highlight von Teneriffa vergessen. Habe ich das? Den Kanaren, na, die Kanarenvögel. Die Kanarienvögel. Ja, der größte Kanarienvogel, der sitzt doch hier mit mir vorm Mikrofon. Genau, das bist nicht du. Ja. Nee. So ist das. Ja, spannender Bericht und ja, ich glaube, wenn man die Zustände in Berlin an Silvester sieht, geht vielleicht die Überlegung oder der Trend für viele in die Richtung, ne? Dass man sagt, hey, raus hier aus dem Chaos. Wäre durchaus verständlich, ja. Ja, ja. Ja, wir schauen mal, was 2025, 26 ist. Aber erstmal haben wir ja 25 vor uns, ein langes Jahr, kein Schaltjahr diesmal. Ein langes Jahr. Aber ich hoffe natürlich mit vielen schönen Erlebnissen, vor allem mit positiven Impulsen, das ist ja auch wichtig fürs Leben. Ne? Wird die Wahl zeigen. Sich nicht immer so von negativen Sachen runterziehen lassen, weil. Nicht so wie im letzten Jahr. Ja, also ich merke das halt auch bei teilweise im Freundesbekanntenkreis, dass viele natürlich die Sachen aufsaugen und dadurch natürlich die Stimmung ordentlich kippt. Ne? Und ich finde einfach, wenn man eine gute Mischung findet und sich auf die positiven Dinge einstellen kann, dann ist das Leben viel entspannter. Man kann halt viele Sachen nicht ändern, auch wenn man sich drüber aufregt. Ja, naja. Spannend. Ja. Hast du noch irgendetwas nachzureichen? Irgendwelche Superlative aus dem letzten Jahr? Irgendwelche Titel? Oder Superlative? Hier so Vögel des Jahres, Vogel des Jahres und so weiter. Nee, irgendetwas? Ach, oder nicht. Ist irgendjemand gestorben? Nee. Also was man so zwischen den Jahren mitgekriegt hat, interessante Schlagzeilen, kann man ja kurz mal updaten. Hast du ja nicht miterlebt, du warst ja nicht hier. Gott sei Dank. Vielleicht ist dir bei der Tagesschau was aufgefallen in den letzten Wochen. Da hat sich nämlich was verändert am Anfang, gleich zu Beginn. Och, haben sie den Trailer geändert? Die Begrüßung nämlich. Weil, die Begrüßung. Früher hieß es, wie guten hieß Abend, es? Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der Tagesschau. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zur Tagesschau. Inzwischen heißt es nur noch, guten Tag, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das ist mir tatsächlich aufgefallen, aber ich dachte, das ist nur der Faulheit geschuldet des jeweiligen Sprechers. Nein. Ich wusste nicht, dass es jetzt Methode hat. Genau, nein, es gab ja, es werden regelmäßig repräsentative Zuschauerbefragungen gemacht und da kam heraus, ja, brauchen wir nicht, macht's einfach ohne meine Damen und Herren. Das spart man bestimmt eine halbe Sekunde, die man länger berichten kann. Kann man schlechte Nachrichten in der Zeit dann vermitteln. Ich hätte gedacht, dass das so eine Gender-Geschichte ist. Ich denke, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ja, ne, spielt da rein. Und das Witzige war, jetzt gab es Anfang des Jahres in der großen Boulevardzeitung mit den vier Buchstaben eine große Schlagzeile. In der Blöd? Ja, Zuschauer wenden sich an die Bild, die wollen die alte Begrüßung zurück, die glauben dieser Befragung nicht. Okay. Wundervoll. So viel dazu. fand ich sehr witzig. Und dann habe ich noch eine Karma-Meldung. Karma. Karma schlägt ja oftmals zurück, ne? Mhm. Sagt man ja so. Wenn man an sowas glauben mag, ja. Ja. Anfang Dezember gab es in Amerika, in Virginia, eine Gruppe von Jägern, die einen Bären verfolgt haben. Einfach so. Es passiert öfter in den USA, muss man leider dazu sagen. Ne? Der Bär hat sich auf einen Baum geflüchtet. Ne? Und jetzt kommt das Traurige. Ein Jäger hat auf ihn geschossen und ihn damit quasi getötet. Und Karma deswegen, weil was ist passiert? Der Bär ist auf einen anderen Jäger raufgefallen? Der Bär ist dann vom Baum gefallen und auf einen anderen Jäger aus der Gruppe hat ihn erschlagen, der Jäger war tot. Tja, Sowas kommt von sowas. Richtig. Lass doch mal die Tiere in Ruhe. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja, und man muss der Vollständigkeit halber sagen, es gibt 28 US-Bundesstaaten, 12 kanadische Provinzen und Territorien, wo die WWF jährlich 40.000 bis 50.000amerikanische Schwarzbären von Jägern erlegt. Also wo die Jäger die erlegen. Ne? Also 40.000 bis 50.000. Jedes Jahr. Oder? Das scheint da ein Volkssport zu sein. Nicht schön. Ja, aber an sich... Ich wiederhole, lass doch mal die Tiere in Ruhe. Absolut, absolut, ja. Und Großstadt Berlin gab es jetzt auch die Tage eine Meldung. Mhm. Berlin ist nicht mehr die Staustadt. Oh verdammt, was können wir tun, um das zu ändern? Wieder mehr mit dem Auto in die Stadt fahren. Nein, Düsseldorf hat uns eingeholt. 60 Stunden steht man dort im Durchschnitt im Stau pro Jahr. Bei uns nur 34, oder? Bei uns nur 58, also 2 Stunden weniger. Sag ich doch. Ja, Stuttgart, Köln und München folgen. Und was ich aber interessant finde, die Studie hat gesagt, laut der Untersuchung nimmt der Verkehr in den Innenstädten immer mehr zu. Also er nimmt nicht ab, wie die Politik das gerne hätte, sondern der nimmt immer mehr zu. Rechnen die da die E-Scooter mit rein, oder? Keine Ahnung. Haha, das ist nämlich das Problem mit den Statistiken. Ich glaube, die Eckpunkte kennen. Nicht, ja. Genau. Ich habe die selber nicht gefälscht, ich kann dir das leider nicht sagen. Darauf würde ich hinaus. Ja. Aber die Studie hat auch natürlich zugegeben, und das wissen wir, die Infrastruktur in den Städten ist an seinen Grenzen. Das ist das große Problem. Na? Ja, aber also mehr Straßen kann man nicht machen. Also es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Straßen und da passen einfach nicht mehr Autos rauf. Ja. Und mit den Ampelschaltungen kann man auch nichts mehr machen. Also muss man dafür sorgen, dass der Verkehr nicht weiter zunimmt. Absolut, absolut. Ne? Ja. Aber lass uns doch nochmal was Schönes besprechen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn du jetzt nichts anderes hast irgendwie. Nur ein Serientipp. Du hast einen Serientipp, siehst du? Ich habe ein paar Spieletipps. Ein paar richtig coole. Ah ja, wunderbar. Ja. Okay, dann fange ich mal an. Ja, gerne. Also, ist nicht wirklich neu, aber ich habe mir eine Serie auf Netflix noch einmal angeguckt, nämlich die Serie Der dunkle Kristall. Das ist quasi ein Prequel zu dem Film gleichen Namens, Der dunkle Kristall, von, oh mein Gott, von Jim Henson und Frank Oz. Entschuldigung, ich muss kurz lachen, weil ich habe gerade, du meinst Kristall, also nicht Kristall, sondern der Kristall. Ja. Ja. Der fiese Fettsack hat damit nichts zu tun. Der arme Kristall. Ja. Der dunkle Kristall. Schöne Grüße, Chris. Ja. Ach, das kriegst du hin. Ja, ach übrigens, kurzer Exkurs an der Stelle. Ja. Die 5. Folge vom Wobcast ist rausgekommen. Dann habe ich vor unzähligen Folgen habe ich mal gesagt, dass es jetzt den Wobcast gibt. Und zwar von einem mittlerweile ehemaligen Arbeitskollegen von mir und 2 Kompagnons von ihm. Das sind der Daniel, der Micha und der Mauritius, mein Ex-Kollege, die machen den Wobcast. Mhm. Warum nicht Podcast, warum Wobcast? Naja, der Wob ist ein Trendgetränk, was sie erfunden haben. Die haben sich einen Longdrink irgendwie ausgedacht, da sind lustige Sachen drin. Und den konsumieren die ordentlich vor und während der Wobcast-Aufzeichnung. Und ich habe dir ja schon mal gesagt, die Jungs haben vermutlich mehr Spaß beim Aufnehmen als wir beim Anhören, aber das ist natürlich nur meine Meinung. Jedenfalls, heute habe ich die 5. Folge reingehört und da hat sich der Mauritius ganz herzlich bei uns bedankt und uns gegrüßt, weil wir sie mal gefeatured haben, weil ich über die berichtet habe. Und ich wollte auf diesem Weg nur sagen, das ist bei uns angekommen. Vielen lieben Dank fürs Zurückfeaturen und gemeinsam werden wir den Laden hier schon rocken. Also darauf einen Wob. Richtig. Dann liebe Grüße natürlich zurück. Wir sind ja schon in Folge 155. Ihr bei 5. Das schaffen die noch. Das schaffen die noch. Ja. Die sind ja auch alle jünger als wir, darfst du ja nicht vergessen. Beeilt euch, genau. Ja. Ihr habt, genau, ihr macht ja länger. Wenn sie sich ein bisschen beeilen würden mit dem Saufen, dann kriegen sie das auch hin. Richtig. So, ja. Aber zurück zu der dunkle Kristall. Ja. Im Prinzip ist da alles zu gesagt. Nein, natürlich noch nicht. Es gab mal einen Film von, was habe ich gesagt, Frank Oz und Jim Henson. Jim Henson, Frank Oz, die haben, glaube ich, die Puppen für die Muppets gemacht. Mhm. Genau. Und ja, sie sind also Puppenspieler. Und sie haben damals einen Kinofilm produziert, nur mit Puppen. Ja, es ist also quasi ein Realfilm, ist also kein Animationsfilm, aber alles mit Puppen gespielt. Und ich fand das damals bahnbrechend. Ich fand auch die Geschichte ganz zuckersüß. Und da haben sie jetzt quasi so ein Prequel gemacht, aber jetzt in Serienform. Leider gibt es nur eine Staffel mit 10 Folgen. Aber ich fand die so klasse, dass ich mir die jetzt nochmal angeguckt habe. Das ist mein Serientipp für euch, für alle die, die gerne vor dem Fernseher verweilen. Für alle die, die gerne mal was anderes machen, als zu glotzen, kommen jetzt Stefans Spültipps. Also ich würde noch ergänzen, weil ich auch gerade mal geguckt habe. Also das Original ist von 1982, ne? Dieser, ja, Fantasy-Spielfilm. Mhm. Und bei Netflix heißt es Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands, ne? Ja. Ja. Age of Resistance. Ah ja, okay. Und hat, wow, ja, 8 von 10. Hat richtig tolle Kritiken. Glaube, die Kritiker sind auch irgendwie voll des Lobs. Alle, die es geguckt haben, finden es irgendwie toll. Und ich habe versucht, in Erfahrung zu bringen heute im Vorfeld dieser Sendung, also im Zuge der Recherche, warum die wohl nach einer Serie abgesetzt wurde. Vielleicht war sie zu preisintensiv, keine Ahnung. Ja. Ist echt schade drum, weil es eine tolle Geschichte. Ich werde als nächstes gucken, ob ich ein paar Comics mir einfach irgendwie hole. Es gibt ein paar Comics, die den offiziellen Kanon, wie es heißt, irgendwie aufgreifen und die dann die ursprüngliche Geschichte des Kinofilms irgendwie weiterspinnen in die Zukunft. Okay. Ja, ich kann da ja auch noch zwei Filmtipps hinzufügen, die immer so um den Jahreswechsel auch nochmal in den Öffentlich-Rechtlichen wiederholt werden. Auch Klassiker, Die Reise in einem unglaublich verrückten Flugzeug. Ach, hey, Zucker, Leslie Abraham, Nielsen. Zucker. Und das Ganze mit dem Raumschiff auch noch, ne? Ja, hervorragend. Wirklich, ich habe so voll gelacht. Mein Humor. Herrlich. 80 Minuten reichen für einen guten Film, wo man viel lachen kann, muss man einfach sagen. Ja, und das ist so dieser Humor, den kennt ihr auch von Die nackte Kanone, ja, mit absolut. Leslie Nielsen. Und Leslie Nielsen spielt auch in zumindest einem, ich glaube in dem ersten, unglaublicherweise in einem verrückten Flugzeug, spielt er auch mit. Und es ist zum Schreien komisch. Man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Aber wenn man den Humor erstmal für sich so entdeckt hat, du kommst aus dem Lachen eigentlich fast nicht mehr raus. Es geht da Schlag auf Schlag. Und vor allen Dingen 1980, glaube ich, ne? Und dieser Humor schon 1980. Die schwarzen Bayern, also den du nie verstehst. Herrlich, ja? Also, ja. Um nur ein so Beispiel Gags zu nennen. Ich sag, der Autopilot. Was hatten wir noch? Elaine, du kannst mich doch jetzt nicht verlassen. Genau. Bitte, ich liebe dich doch. Und sie so, nein, es muss jetzt einfach sein. Und dann geht sie weg, er guckt in die Kamera, verdreht den Kopf und sagt, so eine Pissnelke. Ja. Und so weiter. Also ganz wirklich toll. Lohnt sich. Guckt es euch nochmal an. Ich weiß, vielleicht gibt es in irgendeiner Mediathek oder bei Netflix. Keine Ahnung. Gut, kommen wir mal zu Spielen, falls Netflix mal nicht funktioniert. Ja. Jetzt müssen wir hier mal hinmachen. Zeit ist fortgeschritten. Ja, genau. Wir haben, wie gesagt, Silvester zusammen gefeiert mit mehreren Leuten und haben im Vorfeld ein paar Spiele bestellt, 3 Stück nämlich, weil wir wollten nicht nur Fernsehen gucken, wir wollten halt auch ein bisschen was tun. Und da gibt es ein Spiel, das nennt sich If You Were. Sagt dir das was? If You Were? If You Were. Also, where ist, schreibst du wie? Wenn, W-E-R-E, also wenn du. Were, if you were. Das, also wenn du es gewesen wärst. Genau, also das Spiel ist eine super Spielidee, es kommt aber an seine Grenzen. Also das funktioniert so, man zieht halt eine Karte, da ist eine Frage drauf. Zum Beispiel, wenn ich ein Planet wäre, welcher wäre ich dann? Und dann steht dann da Pluto 1, Mars 2 und so weiter. Und du musst dann erraten, welcher du wärst. Richtig, ne? Und dann zählt man runter, 3, 2, 1, 0 und dann muss jeder mit seiner Hand das zeigen, ne? Mhm. Und wenn es Übereinstimmung gibt, kriegen die Leute Punkte halt. Ne? Du hast so eine Uhr mit, ich glaube, 10 Punkten und dann drehst du halt weiter und wer zuerst 10 Punkte hat, hat gewonnen. So in etwa ist die Spielidee leicht erklärt. ist cool, zum Beispiel auch als Frage, wenn man nach einem Diebstahl im Knast sitzt, wer würde uns als erstes verraten? Ne? Also das sind witzige Fragen, wo man viel lachen kann, aber manchmal sind die Fragen auch so ein bisschen, wo man sagt, naja, irgendwie passt das alles nicht. Ne? Genau, aber mein Sexualleben geht die fremden Leute ja nichts an. Genau, also man kann da sicherlich wahrscheinlich auch eigene Karten ergänzen mit spannenden Fragen. Oh, pass auf, da muss ich oh, einen aus unserem Witzbattle jetzt rausziehen. Ja, gerne. Ist nicht so schlimm, und zwar, genau, eine dieser Fragen könnte nämlich lauten: Sprichst du eigentlich nach dem Sex noch mit deinem Mann? Antwort: Nur wenn mein Handy in der Nähe ist. Wollte ich gerade sagen, der war mit Ansage. Ja, ne? Genau, also wirklich ein schönes Spiel, aber ja, dauert nicht lange, bis man fertig ist, sage ich mal so. Ne? Also so für schnelle Spiele ist das cool, absolute Empfehlung, mit Abzügen natürlich. Natürlich. Das zweite Spiel, Blackout. Ging auf Preis auch in Farbe. Nein, ja? ich erzähle schon wieder Blödsinn. Ja, nee, Blackout, sagen. Nee, sagt mir nichts. Also der Titel sagt mir nichts. Blackout ist auch ein sehr spannendes Spiel, auch von einer coolen Spielidee. Du hast halt im Prinzip so Karten, wo auf der einen Seite immer eine Frage draufsteht. Zum Beispiel eine Stadt im Erzgebirge. Jetzt mal, weiß nicht, ob die dabei war. Und dann hast du auf der Rückseite immer Bedingungen. Zum Beispiel beginnt mit einem A, endet mit einem X oder enthält 4 Konsonanten. Ach du Scheiße, so kannst du 90% der Karten wegschmeißen, weil du nicht drauf kommst. Richtig, Sexstellung mit Q zum Beispiel, ne? Wenn das die Kombination ist, gab es wirklich. War das zwar mit Quietsche-Entchen. M. Ja, Quietsche-Entchen. Ernie, ne? Oder Bert war es, keine Ahnung. Bernie und Erd heißen die richtig. Beiden Versauten. Also auch eine super Idee, aber wenn man das einmal durch hat, also die Karten, wo man die Lösung hat, die behält man dann, ne? Und dadurch gehen die aus dem Spiel. Und das hat halt den Effekt, es bleiben am Ende komische Kombinationen übrig, wo es immer schwerer wird. Hm. Ne? Und wir hatten eine Frage, da ging es darum, irgendein Begriff, wo der erste und der letzte Buchstabe, ach genau, ein Körperorgan, wo der erste und letzte Buchstabe identisch ist. Habe ich nicht. Genau. Und der Witz war, wir waren dann so verzweifelt, wir haben dann auch die KI gefragt und die hat uns natürlich geholfen, aber immer falsche Antworten gesagt. Ah, KI eben. Ist da gescheitert. Ne? Aber auch eine super Idee und macht viel Spaß, kann man sehr viel lachen. Und von dem Spiel gibt es mehrere Editionen. Also kann man verschiedene kaufen. Ne? Und jetzt kommt der Knaller, das ultimative Partyspiel Hitstar. Hitstar. Sagt dir das was? Klingt nach einem Karaoke-Spiel, das würde mir gefallen. Ja, es ist ein Musik-Quiz. Und zwar funktioniert es so, du hast... Man sagt Musik-Quiz, aber ja, das Musik-Quiz noch am Rande. Kann man auch sagen, ja, da spielt die Musik. Die Musik kommt. Richtig. Du hast Karten, wo Jahreszahlen draufstehen. Mhm. Na? Und das Ziel ist, du musst einen Zeitstrahl für dich bilden. Das heißt, man zieht eine Karte und jetzt kommt der Clou, die Interaktion. Du brauchst Spotify. Denn auf der Karte ist ein QR-Code drauf. Und mit der Hitstar-App scannst du den QR-Code und dann wird ein Lied gespielt bei Spotify. Und derjenige, der dran ist, muss das erraten. Er muss das Jahr erraten, wo das Lied rausgekommen ist? Also geht's darum? Das ist die eine Aufgabe. Du musst in deinem Zeitstrahl das Lied einordnen. Ne? Okay, ja. Du hast zum Beispiel, also am Anfang hat man eine Karte, eine Jahreszahl, die schon da liegt. Und jetzt kommt halt ein Lied, wo du halt raten musst, ist es davor oder danach von deiner Karte. Ne? Jeder hat ja einen anderen Zeitstrahl. Das ist das Coole. Und so ergänzt sich der Zeitstrahl. Wenn du das richtig einordnest, darfst du die Karte behalten. Wenn es falsch ist, geht die raus. Na? Und es kann auch sein, wenn du die Karte hinlegst, dass ein Gegenspieler sagt, nee, Moment, das ist falsch. Ne? Dann hat er so so eine kleine Einspruchkarten. Münzen. Ja, so kleine Münzen, weiß jetzt nicht den Begriff dazu, aber damit kann er die bezahlen und sagen, nee, das muss woanders hin. Und wenn das stimmt, darfst du die behalten, wenn nicht, fliegst du halt raus. Und so entsteht halt ein langer Zeitstrahl. Und es wird immer komplizierter, weil manchmal hast du ja enge Zeiträume und weißt gar nicht, ah, was jetzt davor. Und manchmal hast du große Zeiträume, wo es einfacher ist. Ja. Aber eine total geile Idee, finde ich. Und ich war positiv überrascht, wie viele Songs wir erraten haben. Es waren von ganz alten dabei bis ganz neue. Also richtig cool. Kann ich absolut empfehlen. Und auch hier, es gibt mehrere Editionen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also Geschmacksrichtung. Und ich habe jetzt schon einige gesehen. Und in Farbe, gegen Aufpreis. Ja, die DJ Larissa Ries heißt die, glaube ich, ist eine auch bei Instagram. Kenne ich nicht. Die hat das zu Silvester gespielt und mein Kollege hat es auch neulich gespielt, hat er mir heute gesagt. Scheint sehr beliebt zu sein. Absolute Empfehlung und richtig cool. Können wir ja mal spielen demnächst. Sehr gerne. Hier, der meinst hier der so große IIDE Spieleabend. Der Hitze-Abend. Ja, du haben wir ewig nicht gemacht. Ja, haben wir zu Corona-Zeiten gemacht, ne? Wer wird Millionär gespielt und sowas. Ja, ich spiele gerne mal was. Ja, ich auch. Dann haben wir doch schon mal unsere guten Vorsätze für 2025. Und mit diesen wohlgesetzten Worten leiten wir das letzte Kapitel dieser Episode ein. Ach, Gott sei Dank, es gibt es noch in 2025. Ja, ich weiß doch, dass ich das hier nicht durchgedrückt kriege, dass wir diese Rubrik fallen lassen. Ja, du machst ja auch am meisten mit. Naja, was bleibt mir weiter übrig? Was bleibt mir weiter übrig? So ist es. Aber die Kompromisslösung heute, es gibt weniger Witze, weil der dritte Kein Mann. Kein René. Ja. Genau. Aber ich habe ja einen schon abgefeuert, aber vier habe ich noch. Na, dann würde ich sagen, schieß doch mal los. Witzbattle in Folge 155. Witzbattle Runde 1. Sagen Sie mal, wo finde ich denn hier die Schwangerschaftstests? Die stehen da drüben bei den Kondomen. Da geht es ein bisschen genauer. Wenn ich wüsste, wo die Kondome liegen, dann bräuchte ich jetzt den Test nicht. Sehr gut. Ja, ist viel Wahrheit dran? Knapp 3 Wochen ist es her, dass die süße Inge geheiratet hat. Schon stöhnt sie verzweifelt. Herrje, hätte ich bloß keinen Fußballer geheiratet. Die sind alle gleich. Hinten fummeln sie rum, vorne kriegen sie nichts rein. Und wenn sie mal absteigen sollen, ja, dann wehren sie sich mit Händen und Füßen. No? Ja, haben wir heute dieselbe Kategorie rausgesucht? Ich merke schon. Es geht gleich heiter weiter. Runde 2. Unterhalten sich zwei Ehefrauen. Immer wenn mein Mann einen Orgasmus kriegt, dann lässt er einen Urschrei los, der Tarzan alle Ehre machen würde. Das ist doch toll für euch, ihr Glücklichen. Das muss doch auch für dich ein zutiefst befriedigendes Gefühl sein, dass es ihm offensichtlich so viel Spaß macht. Ja, im Prinzip hast du recht, aber ich wach immer auf, wenn er das macht. Ja, auch wieder mit Ansage. Sagt ein Mann zu Hause, dass er zum Arzt eine Urin-, Stuhl- und Spermaprobe mitbringen soll. Darauf sagt seine Frau, ah, Schatz, nimm doch deine braune Korthose. Den könnte ich schon. Ein Mann und seine Frau streiten sich beim Frühstück. Schön, wenn ein Tag so wundervoll beginnt. Jedenfalls steht er irgendwann auf und schreit wutentbrannt und nur damit du es weißt, du bist außerdem auch noch eine Niete im Bett. Danach verlässt er das Haus, schlägt die Tür hinter sich zu. Nach einer Zeit überkommt ihn allerdings ein schlechtes Gewissen. Er ruft zu Hause an, um sich zu entschuldigen. Doch das Telefon klingelt und klingelt. Und es klingelt. Es dauert eine ganze Weile, bis sie endlich abhebt. Und er fragt verwundert, warum hat denn das so lange gedauert, bis du ans Telefon gehst? Ich war im Bett. Im Bett um diese Zeit, warum? Ich habe mir noch mal eine Zweitmeinung angeholt. Wollen wir mal die Meinung einholen. Ja, sehr gut. Unterhalten sich zwei Männer, sagt der eine. Na, ich baue für meine Frau gerade einen Stuhl. Und? Naja, bis auf die Elektrik bin ich fertig. Ja. Das wird den. Wow. Den habe ich kommen sehen. Ja. Bonusrunde. Okay, finalmente kommt hier noch. Also, sie behaupten, sie wären mit ihrem Auto nicht schneller gefahren, als es auf der Straße zugelassen ist. Auf keinen Fall bin ich schneller gefahren als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Und wie wollen Sie das beweisen? Na, sagen wir mal so, Herr Richter, ich befand mich gerade auf dem Weg zu meiner Schwiegermutter. Plausibel, würde ich sagen. Ja, hast du auch noch einen? Einen habe ich noch, der tut mir ein bisschen leid. Jetzt schon. Ja, so bin ich ja eigentlich nicht. Ein Mann geht in eine Cocktailbar und nähert sich einer Frau. Diese Frau sitzt alleine, ne? Und er fragt höflich, darf ich Ihnen einen Cocktail ausgeben? Und da sagt die Frau, nein, danke, Alkohol ist schlecht für meine Beine. Oh, meint der Mann mitfühlend, das tut mir leid, schwellen die an? Nee, antwortet sie, sie gehen auseinander. Den habe ich vorhin gelesen, der war mir zu zotig. Ja, aber der musste mal sein. Witze sollen ja lustig sein. Witze können auch lustig sein, sagen wir es richtig, so. Richtig. Ja, du. Oh mein Gott. Gerne. Ja. Sollen wir haben. Hast du noch, ich meine auch im neuen Jahr, irgendwie weise Worte für uns Zuschauer? Nö, mir ist noch nichts Entsprechendes über den Weg gelaufen. Also ich kann noch einen von meinem Kalender, erwähnten Kalender sagen. Mein berufliches Ziel ist Freitag. Ja, und langfristig? Am Wochenende oder so? Mal gucken, es sind ja ganz viele Sprüche da. Ich sammle die. Mal gucken, was dann auch kommt. Ja, hoffen wir mal, dass was dabei ist. Ich denke das schon. Das war's. Witzig. Das mein war's, Gott. Liebe Zuhörer. Wir haben die erste Folge geschafft, Marc. Ja. Das ging doch schnell. Hat gar nicht wehgetan. Ja. Entschuldigung, ich wollte gerade schon abmoderieren, aber lass mich nicht ausbremsen. Na, an dieser Stelle müssen wir natürlich auch nochmal einen Blick zu René werfen. Gute Besserung weiterhin. Und wir hoffen, dass du die restlichen 51 Folgen dabei bist. Ach nee, 25 sind es ja nur. Jetzt fängst du schon wieder an wie René. Jetzt kann der zweite Moderator auch nicht mehr rechnen. Ja, einer muss ja die Rolle von René übernehmen, oder? Aha. Na gut, dann mach mal. So ist es. Ja, dann liebe Zuhörer, genießt den Januar. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Marc, vielen Dank, dass du so spontan Zeit gehabt hast heute Abend. Die Sache war von langer Hand geplant. So ist es. Ne? wir hören uns in 2 Wochen wieder. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit. Habt eine schöne Restwoche. Und hier sind die Outtakes. Also ich glaube, er nimmt auf, heißt es. Das kann ja nicht verkehrt sein. Das ist ja hier keine Glaubensfrage, ne? Ich glaube schon. Kleiner religiösen Witz. Jetzt muss ich natürlich alles wieder ändern hier, weil René nicht da ist. Was denn ändern? Ich muss die ganze Folge umschreiben. Hm. Alles, komplett. Blende doch schon mal die Uhr ein. Bin ja der Ureinblender. Wenn ich nicht ständig kontrollieren würde. Doch, ich warte mal drauf, dass ihr das sagt, dann kommt die auch in den Vordergrund. Pass auf. No. Pass mal auf. Präsent noch Fenster. Das Fenster hätten wir. Ist das nicht sieht schick? Doch von weitem schon entfernt aus. Ah ja, das ist jetzt habe ich Marc in groß. Zwar ein bisschen erschreckend, aber ja, doch, kann man mitleben. So. Da ist er ja wieder. Ja, with Mister. No further ado, sprich einfach so schön komplett aus der Hüfte einfach loslegen. Alles klar. Denn. Bis gleich. Bis gleich, tschüss. Das war's schon. Das ging ja so schnell. Darüber unterhalten wir uns ein andermal. Ich muss leider tatsächlich schon ins Bettchen, muss ein bisschen früh im Büro sein. Ja. War toll mit uns heute Abend. Fand ich auch, ja. Nicht vergessen, jetzt erstmal die Aufnahme zu stoppen. Ach stimmt, wir müssen ja noch anhalten. 3, 2, 1.